Von einem historischen Tag sprach der Generalsekretär von Amnesty International nach der umstrittenen Entscheidung. Salil Shetty erklärte, man könne sich nun weltweit besser für den Schutz der Menschenrechte von Prostituierten einsetzen, von denen sich viele ständig dem Risiko von Diskriminierung, Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sähen. Amnesty habe vor der Abstimmung mit vielen Betroffenen gesprochen, so Shetty. Es gehe darum, den Prostituierten mehr Sicherheit zu bieten, sie über ihre Rechte aufzuklären und ihm den Zugang zum Gesundheitssystem zu gewähren. Das sagte Gauri van Gulik, die stellvertretende Europadirektorin der Menschenrechtsorganisation. We are focused on how can we keep sex workers safe? How can we empower them to have access to their rights? How can we make sure they have access to healthcare? Amnesty International wird sich künftig weltweit dafür aussprechen, Prostitution zu entkriminalisieren, sprich zu legalisieren. Nicht mehr unter Strafe stehen soll es nach den Vorstellungen der Menschenrechtsorganisation auch, ein Bordell zu betreiben oder als Zuhälter zu arbeiten. Man habe dies nicht leichtfertig oder übereilt entschieden, versicherte der Generalsekretär. Nikki Adams von einer englischen Hilfsorganisation für Prostituierte begrüßte die Entscheidung. Well, they're talking about prostitution, which is the consensus. Amnesty geht es hierbei einzig um die Prostitution, das heißt um den einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen gegen Bezahlung. Amnesty wird weiter gegen Menschenhandel kämpfen, gegen Gewalt und gegen die Hürden, die Prostituierte überwinden müssen, wenn sie mit diesem Job aufhören wollen. Für den neuen Kurs stimmte eine Mehrheit der rund 400 Delegierten aus 70 Ländern beim International Council Meeting von Amnesty International in Dublin, einer Art Hauptversammlung. Bei dem Treffen legt die Organisation ihre Grundlinien in der Menschenrechtspolitik fest. Schon vor der Abstimmung hatte der Kurswechsel viel Kritik hervorgerufen. Unter anderem das Bündnis Koalition gegen Frauenhandel hatte in einem offenen Brief vor einer solchen Entscheidung gewarnt. Für völlig falsch hält die neue Politik von Amnesty auch Sarah Bansom. Sie hilft in Dublin Frauen, die als Prostituierte missbraucht wurden. Wir sind tief enttäuscht, dass Amnesty nicht auf den Rat zahlreicher Gruppen aus der ganzen Welt gehört hat, insbesondere nicht auf die vielen Frauenorganisationen und auf jene Prostituierten, die Missbrauch überlebt haben. Zu den Unterzeichnerinnen des offenen Briefes an Amnesty International gehörten auch die Schauspielerinnen Meryl Streep, Emma Thompson und Kate Winslet sowie die deutsche Zeitschrift Emma. Sie kritisierten, wenn Prostitution nicht mehr unter Strafe stehe, öffne dies der Ausbeutung von Frauen Tür und Tor. Und nicht nur das, auch der Ruf von Amnesty selbst werde dadurch beschmutzt, sagte Rachel Moran aus Dublin, die dort traumatisierte Prostituierte unterstützt.